Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Um was geht es denn in der heutigen Lektion? Um Ausdrücke in Zusammenhang mit einer Flugreise. Bevor wir aber abheben, noch eine kurze Wiederholung. Alles klar. Haben Sie für den 11. Tickets nach Shanghai, heißt auf Chinesisch? 有11号去上海的火车票吗? 有11号去上海的火车票吗? Ruf uns an, wenn du angekommen bist. 到了,给我们打电话. 到了,给我们打电话. Weißt du noch, was gute Reise auf Chinesisch heißt? 一路平安. Richtig, 一路平安. Und abschließend, Entschuldigung, wo ist der Speisewagen? 请问餐车在几号车厢? 请问餐车在几号车厢? Hören wir nun noch einmal alle Dialoge der letzten Lektion an. 有11号去上海的火车票吗? 11号的票卖完了。 那12号的呢? 12号的还有。 到了,给我们打电话。 我会的。 火车就要开了,你们快下去吧。 一路平安。 请问,餐车在几号车厢? 8号车厢。 Soviel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我想订去西安的往返机票。有打折的票吗? 行李托运吗? 我想要一个靠窗的座位。我找不到行李了。 Wie ist es, wenn man Flugtickets buchen möchte, zum Beispiel in die bekannte Stadt Xi'an? Man kann sagen, 我想订去西安的往返机票. Ich möchte. 我想. 订, bestellen. Oder buchen. Ding. Xi'an, als einer der bedeutendsten Städte in der chinesischen Geschichte, ist Xi'an einer der großen vier alten chinesischen Hauptstädte. Xi'an. Wangfan, hin- und zurückreisen. Wangfan. Jipiao, Flugticket. Jipiao. 我想订去西安的往返机票。Ich möchte Hin- und Rückflugtickets nach Xi'an buchen. 我想订去西安的往返票。您想订哪天的? 14号的。 Und wie fragt man nach vergünstigten Tickets? Zum Beispiel so, 有打折的票吗? 有打折的票吗? 有, haben. 有. 打折, eine Ermäßigung geben. 打折. 有打折的票吗? Haben Sie ermäßigte Tickets? 有打折的票吗? 有打折的票吗? 有, 可以打8折. Als ich vor einigen Tagen beim Einchecken war, wurde ich auch noch etwas gefragt, das ich nicht ganz verstanden habe. aber ich glaube, es ging um das Gepäck. Ich verstehe. Sagten Sie vielleicht 行李托运吗? 行李托运吗? 行李, Gepäck. 行李. 托运, aufgeben oder abschicken. 托运. 行李托运吗? Haben Sie Gepäck aufzugeben? 行李托运吗? 行李托运吗? 不用托运。 我想要一个靠窗的座位。 Ich möchte gerne einen Fensterplatz. 我想要一个靠窗的座位。 我想要, ich möchte haben. 我想要。 一个, einen. 一个。 靠窗的, am Fenster. 靠窗的。 座位, sitz. 座位。 我想要一个靠窗的座位。 我想要一个靠窗的座位。 Ich möchte gerne einen Fensterplatz. Hast du die Satzstruktur bemerkt, Thomas? Es gibt eine gewisse Regel. 我 ist das Subjekt und 想要 bedeutet wollen haben. Ich verstehe. 我想要 in Verbindung mit einem Substantiv drückt also aus, was ich gerne möchte, richtig? Ganz genau. Zum Beispiel 我想要一个苹果. Ich möchte einen Apfel haben. Ich möchte dir ja gerne einen geben, aber ich habe nur einen. 我想要一个苹果. Ich bringe dir das nächste Mal einen mit, versprochen. Nun der Dialog. 我想要一个靠窗的座位. 可以. Aber was mache ich, wenn ich mein Gepäck nicht mehr finden kann? Dann frag am besten die Flughafenangestellten nach Hilfe. Sag ihnen, 我找不到行李了. 我找不到行李了. 找不到, nicht finden können. 找不到. 我找不到行李了. 您不要着急, 我来帮您. Hören wir uns nun die ganzen Dialoge der heutigen Lektion an. 我想订去西安的往返票. 您想订哪天的? 14号的. 有打折的票吗? 有, 可以打8折。 行李托运吗? 不用托运。 我想要一个靠窗的座位。 可以。 我找不到行李了。 您不要着急, 我来帮您。 So viel zur heutigen Lektion. Wie immer an dieser Stelle unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Wenn ein Chinese einen Telefonanruf entgegennimmt, so sagt er meist Wei, das Gegenstück zu dem deutschen Hallo. So sagt man in China zum Beispiel Hallo, wer spricht da oder wenn wollen Sie sprechen? Im Deutschen gibt es jedoch einen Unterschied zwischen der Ausdrucksweise am Telefon und der Alltagssprache. So meldet man sich in Deutschland oft mit seinem Namen oder nennt den Namen des Unternehmens, wenn man den Telefonhörer abnimmt. Zum Beispiel, hier ist Stefan oder Bäckerei Fischer. Genau wissenswert ist Folgendes. Wenn Chinesen bei Zahlenangaben die arabische Ziffer 1 aussprechen, so verwenden sie Yao anstelle von Yi. Diese Aussprache wird normalerweise von der chinesischen Armee verwendet, wenn bestimmte Zahlenreihen durchgegeben werden. So soll vermieden werden, Zahlen zu verwechseln. Ähnliches gibt es im Deutschen. Statt 2 wird oft 2 verwendet. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion sind. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte Hin- und Rückflugtickets nach Xi'an buchen, auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。